Kundgabe 8224. Empfangen am 26.07.1962. Qualvolles Los der Seelen im Jenseits. Wer sich der Welt verschrieben hat, der muss und wird den Tod fürchten. Denn der Mensch ist nicht vergangen, wenn er stirbt. Doch die Seele hat ihn verlassen, die nicht sterben kann und die nun im geistigen Reich weiter besteht in einem Zustand, der ihrem Erdenleben entspricht. Die Seele kann erst in das wahre Leben eingehen, das ewig währet und ein Zustand ist der Glückseligkeit, weil sie in vollster Freiheit, in Licht und Kraft nun schaffen kann, nach ihrem Willen, der aber auch mein Wille ist, weil sie sich meinem Willen völlig untergeordnet hat. Doch sie kann auch in einem qualvollen Zustand im jenseitigen Reich weilen, in Finsternis und Ohnmacht und doch im Bewusstsein ihrer selbst. Dann kann man wohl von Tod sprechen, aber nicht von einem Zustand völligen Vergehens. Und gerade darin besteht ihre Qual, dass sie es weiß, in welcher Kraftfülle sie auf Erden lebte und nun ohnmächtig ist und zu jeder Leistung unfähig. Dass sie das Ich-Bewusstsein behält, bedeutet für sie eben die erhöhte Qual, kann aber auch der Seele dazu verhelfen, dass sie aus diesem toten Zustand heraustritt, dass sie den Helfern, die ihr im jenseitigen Reich entgegentreten, Gehör schenkt und auch ihren Anweisungen folgt, die der Seele schon eine leichte Besserung eintragen. Doch es ist äußerst schwer, die Seelen dazu zu veranlassen, sich anderer unglückseliger Seelen anzunehmen, weil sie immer nur mit sich selbst beschäftigt sind, weil ihnen die Liebe mangelt wie auf Erden und immer noch die Eigenliebe vorwiegend ist. Doch nur durch Liebe kann der Seele ein Aufstieg im Jenseits möglich sein. Sie selbst muss liebende Fürbitte empfangen, die sie als Kraft spürt und es dann auch möglich ist, dass sie ihren Willen wandelt. Und sie muss selbst in sich die Liebe erwecken, indem sie auch ihrer notleidenden Brüder im Jenseits achtet und zu kleinen Hilfeleistungen bereit ist. Diese werden auch dann als Kraftzustrom von der Seele empfunden und der Liebewille wird angeregt, der allein die Seele aus ihrer qualvollen Lage befreien kann. Geht sie in völliger geistiger Finsternis in das jenseitige Reich ein, dann kann es sehr lange dauern, bis sie sich ihrer elenden Lage bewusst ist und sich nach einer Besserung sehnt. Doch so wie einmal das Verlangen in ihr rege wird, ihren Todeszustand zu wandeln, so wie sie erkennt, dass sie nicht mehr auf Erden weilt und dennoch nicht vergangen ist, wird sie auch nachdenken über ihre Lage und aus ihr herauszukommen suchen. Und schon dieser Wille führt ihr Helfer zu, Lichtwesen, die in Verkleidung zu ihr kommen und ihr verständlich zu machen suchen, dass sie auch aus ihrer Lage herauskommen kann, wenn sie dazu den Willen hat. Gerade die völlig ungläubig von der Erde abgeschiedenen Menschen benötigen viel Fürbitte menschlicherseits, damit sie im Jenseits jenen Willen aufbringen und eine Besserung ihrer Lage anstreben. Denn jedes Gebet für diese Seelen vermittelt ihnen Kraftzufuhr und niemals geht diese Kraft verloren, wenn nur die Seele auf Erden Menschen zurücklässt, die ihrer in Fürbitte gedenken. Ihr Menschen könnet daher viel dazu beitragen, dass auch jene Seelen den Tod überwinden, dass sie drüben noch zum Leben kommen. Denn solange die Seele ich-bewusst ist, gebe ich sie nicht auf. Denn solange ist sie auch fähig, ihren Willen zu wandeln, der sich dann nur zu Jesus Christus zu richten brauchet und ihr die Erlösung auch sicher ist. Sinkt sie aber so tief ab, dass kein Lichtfunke sie mehr erreicht, dann strebt sie immer weiter der Tiefe zu und verhärtet wieder. Und das bedeutet auch wieder Auflösung und Verlust des Ich-Bewusstseins. Es bedeutet erneute Bannung in der Materie und Beginn einer neuen Erlösungsperiode, weil kein Wesen auf ewig verloren geht, weil kein Wesen ewig tot bleibt, sondern einmal in aller Gewissheit wieder zum Leben gelangt, das ewig währet. Es wird auch im jenseitigen Reich gerungen um jene Seelen, dass sie diese Neubannung nicht mehr durchzumachen brauchen. Und jeder Mensch, der in Liebe jener Seelen gedenket, der ist an der Erlösungsarbeit beteiligt. Und ihm werden es die Seelen ewiglich danken, dass er sie aus der Nacht des Todes zum Licht des Tages führte. Denn es kann nicht vergehen, was als Wesen von mir einst seinen Ausgang nahm, doch erst, wenn dieses Erschaffene in Freiheit, Licht und Kraft tätig sein kann, ist es zum Leben gekommen, das nun aber ewiglich nicht mehr verloren geht. Amen.